Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Wir versuchen alles, damit Thüringen ein demokratisches Land wird. Das hat Grünchef Robert Habeck gesagt in einem Internetspot und hat einen Shitstorm geerntet. Den Spot hat er mittlerweile wieder zurückgezogen und sich selbst auch aus Twitter. Die Nachricht wäre wohl eigentlich für Nordkorea vorgesehen gewesen, hat der Thüringer SPD-Spitzenkandidat Tiefensee übrigens danach gesagt, was ich ganz lustig finde, aber das nur nebenbei. Alles in allem ist das gar nicht lustig, vor allem weil Habeck genau sowas schon mal über Bayern gesagt hat, dass es da keine Demokratie gäbe, weil immer die CSU gewählt wird, pipapo. Aber er hat deswegen den gleichen Fehler zum zweiten Mal gemacht. Wir wollen drüber sprechen mit Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Die Grünen, die sind ja gerade auf einer Erfolgswelle. Steigt denen das gerade vielleicht so ein bisschen zu Kopf oder wie ist das zu erklären, dass Habeck da abgeht wie Schmitz Katze? Naja, es ist wohl eher damit zu erklären, Diane, dass Robert Habeck gleich den Kopf nicht frei hatte, aber nicht, dass ihm etwas zu Kopf gestiegen wäre. Also er selbst erklärt es ja damit, dass er diesen Clip vor gut zwei Monaten gewissermaßen zwischen Tür und Angel aufgenommen hat am Rande eines Parteitags und dass dann eben weder ihm noch demjenigen, der hinter der Kamera stand, etwas aufgefallen ist an dem Satz, der ihm jetzt vor die Füße gefallen ist. Denn eigentlich hat der Robert Habeck ja sagen wollen, man versuche alles, damit Thüringen ein offenes, freies, liberales Land bleibe, statt das Wort wird zu benutzen. Aber wie gesagt, das Ganze wurde vor zwei Monaten aufgenommen. Keiner hat genauso hingeschaut. Und das ändert aber nichts daran, dass das Desaster für die Grünen und das Echo vor allem in Ostdeutschland eher verheerend ist. Ja. Eben, die Gefahr ist schon groß, dass man sich mit solchen Äußerungen ins Ausschießt, ne? Ja, die Gefahr ist sehr groß und das ist auch das eigentliche Problem. Denn es geht nicht um diesen Lapsus, um diesen Versprecher, den sich Habeck da geleistet hat. Es geht nicht um dieses falsche Verb. Es geht um das Missionarische, es geht um das Besserwisserische, das Belehrende, das den Grünen einfach anhängt. Und das kommt vor allem in Ostdeutschland schlecht an. Denn man darf ja nicht vergessen, in Ostdeutschland reagieren viele Menschen äußerst allergisch aufgrund ihrer Erfahrungen und aufgrund der Vergangenheit mit der SED auf alles, was da irgendwie allwissend als Partei daherkommt. Und das ist eigentlich auch das strukturelle Problem der Grünen in Ostdeutschland. Sie sind eine Partei, die es oft besser weiß und das auch allen anderen zu verstehen gibt und die programmatisch dann auch oft über den Tellerrand hinaus denkt und vielleicht auch ein paar Jahre weiter in die Zukunft denkt als andere Parteien. Und das macht das Image der Grünen hier in Ostdeutschland aus und das macht es auch so schwer, hier einen Fuß auf die Erde zu bekommen. Kann sich das die AfD in Thüringen jetzt irgendwie politisch zunutze machen? Schwer zu sagen. Ich glaube, für die Erfolge der AfD in Thüringen, in Brandenburg und auch in Sachsen und möglicherweise für das, was da im Herbst kommt an Wahlerfolgen bei den Landtagswahlen, spielt jetzt weniger die Rolle, was die Grünen gesagt haben. Ich glaube auch nicht, dass es so viele Wähler gibt, die jetzt vor der Wahl stehen. Wähle ich jetzt grün oder ich sag's mal jetzt salopp hellbraun. Aber es ist in der Tat so, dass die AfD natürlich ein Händchen hat, anders als die Grünen, diese Stimmung in Ostdeutschland aufzugreifen, die da eben ist. Man fühlt sich immer noch etwas zurückgesetzt, man fühlt sich so ein bisschen von oben herab aus dem Westen beobachtet und das ist eben das Problem, was die Grünen und auch andere Parteien haben und wo die AfD im Moment einfach im Trüben fischt. Jetzt treffen sich ja die Grünen gerade zu ihrer Jahresauftaktklausur in Frankfurt oder passiert da noch irgendwas, wird da noch irgendwas besprochen, kann man da noch irgendwas machen? Es geht natürlich hier in Frankfurt oder bei dem Treffen gestern und heute darum, wie man aus Spitzenwerten in Umfragen, wie man das in Wählerstimmen ummünzt, Diane. Es geht um eine ganz entscheidende Wahl im Herbst, das habe ich gerade schon gesagt. Und die Grünen tun sich in Ostdeutschland nach wie vor schwer. Sie haben bei der Bundestagswahl gerade mal mit Ach und Krach die 5%-Marke übersprungen. Derzeit läuft es auch im Osten etwas besser für die Partei. Sie steht bei knapp 10%, teilweise sogar bei 12%. Und das ist aber immer noch weit entfernt von den Werten in Westdeutschland. Und jetzt kam dann dieses Habeck-Video, was eben so richtig das Image der Grünen nochmal bestätigt hat und im Grunde das, was da an zarten Pflänzchen gerade aufzublühen scheint, nochmal plattgetreten hat. Das ist das Problem, was die Grünen haben und deswegen spielt sicherlich das Habeck-Video in Frankfurt-Oder auf der Klausur eine kleine Rolle. Aber eigentlich geht es den Grünen wie immer darum, erstmal zu sagen, wir wollen da und dahin und da geht's lang. Und da werden wir sicherlich noch heute das eine oder andere erfahren von den Grünen. Dankeschön, Theo Gers, in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Robert Habeck ist jetzt nicht mehr bei Twitter. Das war jetzt die erste Auswirkung, zumindest ganz konkret für ihn, weil er gesagt hat, das führt mich in Versuchung, schnell irgendwelche Dinge zu sagen, die ich danach dann bereue. Was man auch live machen kann. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?